kein Weg zurück. Luigi lacht, alte verklaut, jeden Tag, jede Nacht, kein Cent mehr, kein Ticket nach Haus. Ella ruft, doch wir kommen nicht raus. Barbiturate im Wasser im Brot, keiner hört uns, keiner sieht rot. Spatzenpolizei, sie hat mega Angst, Dachboden leer, nur noch Angst ist hier. Gift im Tabak, Gift im Tee, selbst die Luft hört nicht mehr mir. Provo schaut zu, macht einfach mit, alles legal, doch es stimmt nicht. Alles gut hier, doch wir wissen, nein. Ausblendend.